ein dörrig geirat los an Osterdiek. Huse fahren sind an Wutscheln, dat de anderen Bammel kriegt. Buden bin, morgen bin, dat wär schimmer Sus Motto. Und dit ja spät wie Numor, wär der Aspi König Otto. Thomas Schaf, wär ein Golden Cheat. Und Thomas voll die fuchtig, wie blieb Jimmer Subtin sieht. Man guckt sie mit John Dörr, guckt wie mir dat ganze Viertel. Wopsus in an Bitte. Jo, wir werden die Duschen, mir ist das 100 von Europa. Doch das ist nur so lange, als Tore von mir Nova. Wir sind erst vor Wetter und erlöpft euer Wetter. Wie Spencer Gott, als ich auch den Ebane verheddert. Wie sie nun schön Wetter mit der runde Letter. Flanker Körper, bitte, der den Kasten scheppert. Wie den Team aufleddert und du die ins Wetter hast. Und worum rutschen kann man eigentlich noch Shatter? Du und ich fischen Pferderbremen. Grün und wild, da der Sus verein. Und ich will dir nicht was anders wehen. Assen Bremer Schung, Bremer Schung allein. Du und ich. Wir sind Pferderbrem, grün und wild, da ist uns verein. Und ich will die nicht was anders wehen. Das ist Bremer Dschung, Bremer Dschung allein. Man erhob wie mal Wetter des Schal. Und du willst mal den Lüttenpokal. Sie paar George immer so up und all. Denn man tot Jungs und mockt da normal. Wie wild Wetter des Schal in der Hand. Deutsche Mister kommt vom Weser Strand. Denn Bios ja da schuckelte Wand. Wir sind Bremen und wir sind Plattischland. Alto Sumse, wir werden Bremen. Wie will gar nix anders wehen. Aste Jungs von Us verein. Aste Bremer Jungs allein. Wie Glück los an Binden, Lufa. Wie sind nicht bloß zucken Sofa. Wie kommt Hento jedes Spiel. Hümm dein Loot halt so krokehl. Du und ich, wir sind Pferder Bremen. Grün und wild, da des Us verein. Und ich will dir nicht was anders wehen. Assen Bremer Schung, Bremer Schung allein. Du und ich, wir sind Pferder Bremen. Grün und wild, da des Us verein. Und ich will dir nicht was anders wehen. Assen Bremer Schung, Bremer Schung allein. Das wäre Bremen. Ich hoffe, das ist für dich kein Problem. Haben weh ob das Trikot. Das ist grün, das schallt wohl so. Da gäf mir nicht mal ohne eine Weh. Und ein letzte hab ich noch nicht sehen. Nicht die Minuten und Platz ohne Bein. Ob Baby grün und Witz oder Wein. Olli Rick Borowka mag Bode. Da gibt's für den, wenn man nicht gut, ne? Wann nochmal so viel geben oder war? Rufe erzählt schon wunderbar. Ich weiß ein Pferderbrem, grün und wild, da ist Sus verein. Und ich